Ja, und hier geht es gleich weiter mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik. Heute mit dem Feature über Burkhard Stangl und die Wiener Impro- und Elektronikszene. Kurz vorgestellt, der österreichische Gitarrist und Komponist Burkhard Stangl arbeitet im Bereich der experimentellen Improvisation, der elektronischen und der neuen Musik. Und aktueller Grund für das Feature ist die Präsentation des Verbands für aktuelle Musik am 28. September im Golem, Elbstraße. Ich glaube, ich habe die Nummer jetzt nicht ganz im Kopf, aber Golem ist ja bekannt. Um 20 Uhr am 28. September im Golem wird Burkhard Stangl über seine musikalische Arbeit sprechen und hören wird man heute 2 Stunden lang Musik mit Burkhard Stangl und anderen Musikern. Darunter sind John Butcher, Angelica Castello, Tony Buck, Werner Dafeldecker, Kai Fakaschinski, Klaus Philipp, Radomal Fati, Michael Moser und viele andere. Ja, in der letzten Sendung hatte ich schon 3 Stücke vorgestellt von unter Beteiligung von Burkhard Stangl. Und das letzte Stück war Schlieren von Polwechsel, der Gruppe, die sich, ja, ich glaube, 1993, 92 gegründet hat. Und da wird es gleich weitergehen, und zwar jetzt gleich. Nein, vorher noch eine kurze Ankündigung. Bei der letzten Sendung waren ja Anlehn Pappe und Michel Chevalier da, die ihr Projekt vorgestellt haben. Wie heißt das nochmal? Ich muss gerade mal gucken. Instrumentenbau Pinazzola in den Räumen von Unlimited Liability in der Norderstraße 71. Und ich habe leider die Eröffnung verpasst. Vielleicht ging das einigen anderen auch so. Aber die Räume sind wieder geöffnet am 14. Oktober ab 18 Uhr. Und ab 20 Uhr wird eine Performance stattfinden mit Andy Hylek, ein Musiker aus Baltimore, der elektroakustische Komposition macht und als Instrumentalist, also als Musiker in vielen anderen Ensembles mitarbeitet. Und es gibt auch sehr interessante Aufnahmen im Netz. Einfach mal eingeben, Andy Hylek mit Hylek. Und da findet sich dann einiges, wo man die Musik von ihm hören kann und seine Beteiligung an größeren Projekten. Weitere Infos dazu gibt es bei www.targetautonopop.org, der Seite von Michel Chevalier, wo er eben die konkreten und aktuellen Öffnungszeiten von Instrumentenbau Pinazzola ankündigt und die Öffnungszeiten von Unlimited Liability, den Räumen in der Norderstraße, im Münzviertel Norderstraße 71, unteres Geschoss. Jetzt aber nochmal zurück zu Burkhard Stangl und dem Feature, dem heutigen. Burkhard Stangl hat, wie ich schon sagte, bei Polwechsel mitgearbeitet, die Gruppe. Und davon, von der ersten CD hören wir jetzt den Track, den 4. Track auf der CD Südwest. Thank you. Thank you. Südwest von der ersten Polwechsel-CD, die 1995 erschienen ist bei Random Acoustics und dann später wieder veröffentlicht wurde beim Head Now Art Label 1998. In der ersten Besetzung Polwechsel mit Radu Malfatti Posaune, Burkhard Stangl Gitarre, Michael Moser Cello, Werner Daveldecker Kontrabass und Gitarre. In der letzten Sendung hatte ich das Stück Schlieren vorgestellt von der dritten CD von Polwechsel, die 2001 erschienen ist bei Durian Records. Schlieren, ein Stück, das Peter Niklas Wilson kommentiert hat in seinem Buch Reduktion zur Aktualität einer musikalischen Strategie, 2003 erschienen, schreibt Peter Niklas Wilson: Polwechsel ist ein seit den frühen 90er Jahren bestehendes Ensemble aus Wien, das gemeinhin als Improvisationsgruppe bezeichnet wird. Eine Klassifikation, die vermutlich eher den soziomusikalischen Background der Mehrzahl ihrer Mitglieder reflektiert, als die Fraktur der Musik, die auf den bislang drei Tonträgern des Ensembles zu hören ist. Den drei der Polwechselmusiker, der Kontrabass Werner Daveldecker, der Gitarrist Burkhard Stangl, beide aus Wien, und der Londoner Saxophonist John Butcher, verfügen über einen reichen Fundus an Erfahrungen in verschiedenen Formen des neuen Jazz und der frei improvisierten Musik. Während der Cellist Michael Moser schon aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft im Klangforum Wien eher als Interpret neuer Musik gehandelt wird, Klammer auf, wiewohl dies Mosers breit gefächertem Hintergrund nicht wirklich gerecht wird, Klammer zu. Stutzig machen könnte einen indes schon die Zuschreibung der Stücke auf den Polwechsel-CDs. Nur ein einziger Titel der drei Produktionen wird als kollektive Schöpfung bezeichnet, alle übrigen sind als Komposition eines einzelnen der Polwechsel-Musiker ausgewiesen. Und nähert man sich der Musik, so offenbart sie eine Strenge und Genauigkeit, die eine Genese als frei improvisierte Musik unwahrscheinlich macht, auch wenn zugleich unverkennbar ist, dass die Polwechsel-Komponisten die idiosynkratischen Spieltechniken ihrer improvisationserfahrenen Kollegen in ihr kompositorisches Kalkül integrieren. Ein Kalkül zugleich, das eine reduktive Ästhetik offenbart, die Polwechsel zu einem der international einflussreichsten Ensembles des Jahrhundertendes machten. Dass ausgewiesene Improvisatoren so sparsam und präzise mit der Überfülle ihrer Vokabulare umzugehen und ihre persönlichen Sounds so diszipliniert in einen Gruppenkontext ohne jede solistische Nabelschau einzubringen wussten, war für manche Hörer und Musikerkolleginnen eine regelrechte Offenbarung. Doch trotz dieser Hinweise, trotz der unübersehbaren Tatsache, dass Polwechsel mit Partituren und Stoppuhren konzertiert, verfielen Berichterstatter von neuen Musikfestivals, bei denen Polwechsel gastierte, regelmäßig in den Automatismus, das Quartett als skurrilen Fremdkörper aus der Welt der Improvisation zu betrachten und die Musik dementsprechend, Klammer auf, ratlos, Klammer zu kommentieren. Allein die Anwesenheit eines Saxophons und einer präparierten Tabletop-Gitarre à la Fred Frith waren offenbar unfehlbare Insignien dafür, dass es sich um kein seriöses neues Musikensemble handeln könne. Ja, soweit ein Ausschnitt aus einer CD-Besprechung von Peter Niklas Wilson. Und nun hören wir weiter. Also er spricht da die dritte CD an, bei der schon ein Wechsel in der Besetzung oder in der Mitgliedschaft bei Polwechsel stattgefunden hat. Radu Malfatti ist ausgestiegen. Ungefähr, wann war das? Ja, so in 97 und wurde ersetzt durch den Saxophonisten John Butcher. Und jetzt hören wir aber weiter von der ersten CD in der Urbesetzung von Polwechsel, das Stück Nord. Thank you. Oh! Nun, nach den zwei Tracks von der Polwechsel 1 CD, eine Aufnahme von der Polwechsel 2 CD, nun schon mit John Butcher, Tenor und Sopransaxophon. Die andere Besetzung ist gleich geblieben, also John Butcher hat Radu Malfatti ersetzt. Und wir hören jetzt Falb, eine Komposition von Polwechsel in dem Fall, kurz unter 10 Minuten und hört sich dann so an. Thank you. Falb von der zweiten Polwechsel-CD. Polwechsel hat sich dann weiter verändert. Der zwei Musiker kamen dazu. 2004 kam Burkhard Beins und Martin Brandlmeier dazu. Und 2008 hat Burkhard Stangl die Gruppe verlassen und 2009 ebenso John Butcher. Sie produzieren aber weiter CDs. 2006 ist ein erschienen, Archives of the North. 2009 Field zusammen mit John Tilbury bei Hatology. 2013 Traces of Wood, ebenfalls Hatology. Und 2015 die neueste Untitled Number 7 bei Good Records. Nun zu einem wohl relativ kurzfristigen Projekt damals, 2006. Gibt es eine Aufnahme, wo Burkhard Stangl zusammen mit Taku Unami spielt. Taku Unami, der japanische welches Instrument er spielt, ist oft sehr unterschiedlich. Zuletzt bei Blood Edges im Westwerk, ich glaube, das war vor 4-5 Jahren oder noch länger, hat er Lichtobjekte gespielt. Damals, 2006, zusammen mit Burkhard Stangl, Computer mit Objekten. Und daraus ist entstanden eine CD, die den Titel hat I Was, und alle Tracks heißen ebenfalls I Was. Und nun hören wir den zweiten Track, circa 5,5 Minuten. Nach den zwei Tracks von I Was, beide mit dem gleichen Titel, der CD, die 2006 bei Highbury Music in Japan erschienen ist, nun ein Projekt, an dem oder das, mit dem Burkhard Stangl länger gearbeitet hat, und zwar Unfinished for William Turner Painter. Die CD ist 2013 erschienen und 10 Jahre zuvor beschreibt Burkhard Stangl seinen Eindruck, den er hatte, als er 2003 in London die Tate Britain, Tate Galerie besucht hat und zum ersten Mal die Bilder von Joseph Mallard William Turner gesehen hat. William Turner lebte von 1775 bis 1851 in Chelsea in in der Nähe von London, war englischer Maler, Aquarellist und Zeichner und gilt als einer der bedeutendsten Künstler Englands in der Epoche der Romantik. Landschaften und Seestücke waren seine bevorzugten Themen, dem Licht und der Atmosphäre galt dabei sein besonderes Interesse. Weil seine Darstellungsweise bis zur Entmaterialisierung des Gegenständlichen ging und er das Licht und die Farbe von Sonnenlicht, Feuer und Wasser in ganz neuartiger Weise zum eigentlichen Thema der seiner Bilder machte, beeinflusste er stark die Impressionisten. Dass der Besuch dieser britischen Galerie von Burkhard Stangl und das Betrachten der Bilder hat dann einen Prozess ausgelöst, der bei Burkhard Stangl die Idee wachsen ließ, sozusagen das dem, was ihn so fasziniert hat an dem Bilder, die Stille und die Kraft der in seiner Malerei, das praktisch umzusetzen in eine musikalische Arbeit. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass 2013 eine CD erschienen ist mit dem schon genannten Titel Unfinished for William Turner. Mit 3 Tracks. Der erste ist sehr lang, über eine halbe Stunde. Vielleicht spiele ich ihn am Ende der Sendung zum Teil an. Ich will aber beginnen mit Sailing, dem 2. Track dieser CD. Burkhard Stangl, elektrische Gitarre, Solo. Thank you. Thank you.